Wenn mich mein Höreindruck nicht getäuscht hat, so waren Sie doch bei dem Zwiegespräch im Aufnahmeraum persönlich anwesend. Haben denn die Redner ohne Manuskript gesprochen? Es besteht doch ein politischer Überwachungsausschuss. Muss diesem Überwachungsausschuss nicht das Manuskript vorher eingereicht werden und übt notfalls dieser Ausschuss nicht eine gewisse Zensur auf? Sie haben ganz richtig beobachtet, Herr Metze. Ich war in der Tat bei dem Gespräch zugegen. Wenn Sie wollen, als unparteiischer, stummer Leiter oder als Regisseur. Die Redner haben tatsächlich ohne Manuskript gesprochen. Sie trafen sich am Vormittag in meinem Zimmer